Okay, Este, auf mir aus, Estefano, wie immer, Konzkarate, hast, ist gut, merkt gemacht. Nach 3 Monaten kommst du mit deinem Mist-Track. Bist du Bitch fett, ist kein Diss-Track, das ist Shit-Dreck. Du so lang verdauen müssen, bis dir was eingefallen ist. Du bist nicht die Erste, die auf meine Scheiße reingefallen ist. Bitch. Und ich mach wieder weiter, mach's wieder geiler. Scheiße, feste Falle, meine Kühe kommen ficken die Loch, die Snyder aus. Ich hab dich wieder mal gefickt, bist keinen Cent mehr wert. Meine Punches sind so hart wie Razentner schwer. Wenn ich Texte schreibe, kommt bei dir nur blanke Neid. Mit dir verkauft dir nix außer dein Körper, was für ein kranker Scheiß. Du Karate-Gremlin, bist ein geiler Mörder. Du willst die schlauesten Texte schreiben, doch dir fehlen die Wörter. Dich mit mir anzulegen war ein Fehler. Ich mach dich locker fertig wie den dicken kleinen Peter. Bist du überhaupt auf der Welt, bist du Schande. Du bist ein wie die Knickerbockerbande. Deine lyrischen Schläge sind lyrisch daneben. Ab heute vernichtet auf zynischer Ebene. Und wir machen die fertig, er ist unfertig. Du bist es nicht wert, bist beerdigt. Schau da vor oben zu, wie du unter der Erde. Deine lyrischen Schläge sind lyrisch daneben, ab heute vernichtet auf zynischer Ebene. Bist poetisch vernichtet, unterbelichtet, fühlt sich beleidigt, die Kunde vergiss nicht. Ganz Karate, bist der Harte, aber ich zerbrich dich. Das ist arg. Authentisch zu sein, hast jetzt gar nichts mehr. Jeder hat die Goschen offen wie beim Bundesheer. Und die großen Gangster heben übers Netz. Aber nicht mit uns, pass auf was du redst. Ist den Freezy dir, dann disst du mir an. Bin loyal zu meinen Leuten, nenn es Disziplinarverfahren. Nenn es Eigenheit an mir, weil fake Rapper nix kapieren. Und was du auch in dieser Frechheit in dein Hirn. Und von mir kriegst du sicher keine lyrischen Schläge. Ich will dir nur erklären, wie es läuft in meiner Gegend. Und es ist ja nicht so, dass da nur Bauern sind. Wir haben keine Autobahn, aber wenigstens können wir Auto fahren. Und jetzt schaust du blöd, wir haben genau so eine harte Straßen. Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Ich kann dich gern kostenlos. Sei froh, dass wir's dir sagen und die aufklären. Mrs. Mega, lass mal immerhin deppert sterben. Deine lyrischen Schläge sind lyrisch daneben. Ab heute vernichtet auf zynischer Ebene. Und wir machen die fertig, er ist unfertig. Du bist es nicht wert, bist beerdigt. Schau da vor oben zu, wie du unter der Erde. Deine lyrischen Schläge sind lyrisch daneben. Ab heute vernichtet auf zynischer Ebene. Ebene. Bist poetisch vernichtet, unterbelichtet, fühlst dich beleidigt, die Kunde vergiss nicht. Ganz Karate, bist der Harte, aber ich zerbrich dich.